Es ist 18 Uhr. Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Verehrte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten, den Abendkommentar über den dritten deutschen Turn- und Sporttag in Ost-Berlin und unsere Sendung Aus der Zone für die Zone. Mit der bisher genauesten Landung in der Geschichte der amerikanischen Weltraumfahrt haben die Astronauten Stafford und Cernan ihren dreitägigen Flug mit der Kapsel Gemini 9 heute Nachmittag beendet. Nur knapp 4 Kilometer von dem Flugzeugträger WASP entfernt, ging die Kapsel südlich der Bermuda-Inseln auf den Atlantik nieder. Millionen amerikanischer Fernsehzuschauer waren Augenzeugen dieser Präzisionslandung. Stafford und Cernan blieben in dem Raumschiff und ließen sich mit ihm an Bord der WASP hieven. Nach ersten Berichten haben die beiden Astronauten ihren dreitägigen Aufenthalt im Weltraum in ausgezeichneter Verfassung überstanden. In den kommenden Tagen werden sie sich gründlichen Untersuchungen unterziehen müssen. Nach Vollendung der 45. Erdumkreisung hatte die Besatzung von Gemini 9 gegen 14.30 Uhr die Bremsraketen gezündet. Während des Landemanövers war die Verständigung zwischen dem Kontrollzentrum Houston und den Astronauten besser als bei jedem vorangegangenen Versuch. Die übliche Unterbrechung des Funkverkehrs beim Eintritt in die Atmosphäre dauerte diesmal nur 4 Minuten. Während ihres Fluges haben Stafford und Cernan rund 1,8 Millionen Kilometer zurückgelegt. Sie hielten sich 72 Stunden und 20 Minuten im All auf. Höhepunkt des Experiments war gestern der Ausstieg Cernans aus der die Erde umkreisenden Kapsel. Mit 2 Stunden befand er sich länger als je zuvor ein Mensch im freien Raum.